Tag zusammen oder was auch immer oder schönen guten Abend oder wie auch immer. Fahrt ihr manchmal in der Straßenbahn oder im Bus? Ist das nicht merkwürdig, was die Leute manchmal so reden? Dass die alle so vor sich hin reden? Ich meine, gut, es gab so Zeiten, als ich das noch nicht kannte mit diesem Handy, dass es so eine Freisprechanlage gab, da dachte ich mir, ach du liebe Zeit, die Stadt ist mittlerweile voller Idioten, alle reden mit sich selbst. Und so dringlich, so engagiert, so emotional. Ja, mittlerweile weiß ich, okay, das kommt daher, die reden gar nicht mit sich selber, die reden mit jemandem per Telefon und das sieht so freisprechmäßig aus, weil die so ein Ding da haben, okay. Aber es gibt durchaus noch welche, so ein bisschen älteres Semester, die reden wirklich noch mit sich selber. Herrlich ist das. Also unlängst bin ich in der Straßenbahn gewesen und da suchte ein älterer Herr immer so nach meinem Blickkontakt. Und ich wollte kein Gespräch und ich wollte nicht über das Wetter reden und ich wollte nicht irgendwie sagen, ja, haben Sie recht. Und all diese Floskeln, ich wollte sie mir sparen. Ich weiß gar nicht warum, ich war irgendwie so müde. Aber er hat's geschafft. Er sagte mir dann, der Typ, der vorhin ausgestiegen sei, das sei ein Liebesberater gewesen. Ich habe genickt und gelächelt, nichts gesagt. Ja, das sei ein Liebesberater und er hoffe nur, dass er seine Freundin auch richtig berät. Ich nickte, ich lächelte. Und er dann, das ist ein Schweizer, also ich meine, ich lebe ja in der Schweiz, ne? Der sagte dann, ja, das mit dem Sex, gell, in den Heftli. Ich nicke, ich lächle, was soll man da auch sagen, ne? Das mit dem Sex in all diesen Heften, Zeitschriften, ja nu, und jetzt? Ja, das sei ja so eine Sache, und er wisse gar nicht, ja gut, das müsse ja jeder selber wissen. Blabli, blablu, blablum. Ich musste die nächste Haltestelle Gott sei Dank aussteigen. Ich war heilfroh. Heute wieder das Gleiche. Ich bin im Tram. Da unterhält sich eine Frau mit ihrem Hund. Sie erklärt alles dem Hund. Du, jetzt haben sie gerade lüftig auch gemacht. Gell, das hast du nicht gern. Nein, das hast du nicht gern. Ja. Ja, ich renne denn jetzt öpper, hä? Ah, das hat er gar nicht gern. Oh, das lüftet aber auch. Ja, es ist schlechte Luft gewesen, anscheinend. Ja, gell, schlechte Luft, ja. Auch kalt wird das da, kalt, ja. Nein, das hat er gar nicht gern, gell? Wenn der Ohren hinterher stellt, das hat er gar nicht gern. Ja. Oh, jetzt wird es abgestellt. Jetzt wird es gerade wärmer, gell? Ja, das hat er nicht gern. Ich denke mir, meine Güte, merkt ihr das, dass die sich mit ihrem Hund unterhält? Ich meine, gut, der Hund sagt erstmal nichts, sicherheitshalber. Ich hätte da auch wahrscheinlich als Hund jetzt mal so, wenn ich mich so in die Lage versetze, erstmal sicherheitshalber mal nix gesagt. So. Man kennt sich eben und da braucht man nicht viele Worte. Der Hund guckte auch nicht zu ihr hoch. Der dachte sich, ach Gott, was die wieder redet. Vielleicht war es ihm auch sogar peinlich. Keine Ahnung. Es war ein ganz kleiner Hund. Ich habe dann die zwei so betrachtet und dachte mir, da ist schon was dran, ne? Was die Zeitungen so schreiben. Dass man sich zum Beispiel sein Haustier nach dem eigenen Aussehen auswählt. Who's who? Fragt man sich ja dann. Also wer war zuerst, das Haustier oder der andere? Oder ist das Haustier ihm ähnlich geworden, dem Besitzer oder der Besitzerin? Oder umgekehrt? Aber es ist umgekehrt. Der Mensch sucht sich sein Haustier nach seinem Aussehen aus. Er will sich also quasi spiegeln. Ja, die zwei waren echt. Ja, die sahen sich schon kräftig ähnlich. Wobei, sie war so ein bisschen Solarium gegerbt. Das war der Hund natürlich nicht. Aber irgendwie so derselbe Gesichtsausdruck. Und hätte der Hund reden können, hätte er wahrscheinlich gesagt, du habt Schnaude, weich, ist doch gleich. Dann lüftet sie halt. Macht's gut. Und grüßt mir Toni Mahoney.